Hören Sie nun in der Sendereihe Welt von heute zum 50. Todestag von Karl von Ossietzky. Er starb am 4. Mai 1938. Eine Sendung von Paul Assal und Ingolf Effler. Der Name, den das Weltgewissen sprach, war seiner. Dieser Beitrag wurde erstmals 1979 ausgestrahlt. Hier in dieser grünen Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir ferne jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind immer Soldaten und ziehen mit den Spaten ins Moor. Wir sind immer Israel bin ich in den Kreis der Gerechten aufgenommen worden. Diese Auszeichnung trage ich mit Stolz. Mit demselben Stolz trage ich die Karl von Ossietzky-Medaille. Karl von Ossietzky, du hast gekämpft, Glauben gehalten. Dafür gebier dir die Krone des Lebens. Ich danke. Mit diesen Worten bedankte sich Willi Bleicher für die Verleihung der Karl von Ossietzky-Medaille. Am 4. Mai 1978, dem 40. Todestag Ossietzkys, war der Gewerkschaftsführer gemeinsam mit dem Bundesverfassungsrichter Helmut Simon von der Liga für Menschenrechte mit dieser Medaille ausgezeichnet worden. Willi Bleicher, ehemaliger Bezirksleiter der IG Metall in Baden-Württemberg, hat wie Ossietzky mehrere Jahre die Tortur der KZs erleiden müssen. Karl von Ossietzky starb 1938. Willi Bleicher überlebte. Karl von Ossietzky war für mich ein Mann, der Charakter und Haltung gezeigt hat, von dem das Wort gilt, lebe, wenn du leben musst, leide, wenn du leiden musst, kämpfe, wenn du kämpfen musst und sterbe, wenn du sterben musst, doch sei, was du sein sollst, ein Mensch. Das war er. Wer war Karl von Ossietzky? Als streitbarer Publizist und Kämpfer für Frieden, demokratische Freiheit, Toleranz und Menschenrechte ist er, so sein Biograf Bruno Frey, zum Symbol einer Epoche geworden. Untrennbar mit dem Namen Karl von Ossietzky ist die Zeitschrift Die Weltbühne verbunden, mit der Ossietzky und seine Mitarbeiter für die Verteidigung der Ersten Republik auf deutschem Boden kämpften. Zu seinen Mitarbeitern gehörte auch Bruno Frey, der damals Chefredakteur der Münzenberg-Zeitung Berlin am Morgen war. Er beschäftigt sich noch heute publizistisch mit Karl von Ossietzky. Über dessen Herkunft sagt er: Die Familie Ossietzkys kam aus Oberschlesien nach Hamburg. Er stammt aus einer Beamtenfamilie. Sein Großvater und sein Vater waren königliche Beamte in niedrigerer Stellung. Auch im Militärdienst des Kurfürsten. Und daher stammt auch der Adel. Dieser Adel ist aller Wahrscheinlichkeit nach dem Großvater oder vielleicht sogar Urgroßvater, das weiß ich jetzt nicht genau, Ossietzkys verliehen worden in einer Zeit, wo der große Kurfürst, in dessen Dienst dieser Mann stand, kein Geld hatte und dann eines Tages zwei Reiterregimenter kurzerhand adelte, um auf diese Weise zu Geld zu kommen. Schon der Großvater Ossietzkys kam nach Hamburg, starb dann sehr bald. Ossietzkys Vater war Gerichtsbeamter im Hamburger Senat und starb im Jahr der Geburt unseres Karl. Karl von Ossietzky wurde am 3. Oktober 1889 in Hamburg geboren. Er war 18 Jahre alt, als er eine Stellung als Hilfsschreiber im Amtsgericht Hamburg annahm. Frühzeitig engagierte sich der junge Ossietzky in der Demokratischen Vereinigung, einer pazifistischen Gruppierung um Helmut von Gerlach. In der Zeitschrift Das Freie Volk, dem Publikationsorgan der Demokratischen Vereinigung, wurden Ossietzkys erste Arbeiten veröffentlicht. Die ersten Artikel von Ossietzky, also die allerersten, sind von keiner besonderen Bedeutung. Es handelt sich da um Theaterrezensionen und so. Aber die wirklichen Artikel von Ossietzky stammen aus dem Jahre 1913. Und sie sind von Anfang an zielgerichtet. Sie sind antimilitaristisch. Ossietzky hatte sich engagiert gegen den Militärstaat, gegen die Militärjustiz. Einer seiner ersten Artikel, die großes Aufsehen erregten, war der Artikel „Das Erfurter Urteil". Ossietzky war der Meinung, es ist überflüssig, eine Militärjustiz zu haben. Man braucht das nicht. Das bürgerliche, zivile Gericht und das zivile Recht muss für alle gelten, auch für die Offiziere. Und er hat sich engagiert in diesem Artikel, weil das Erfurter Urteil ein hartes Strafurteil war gegen irgendwelche Wirtshausschlägereien. Die wurden sehr hart bestraft und Ossietzky erhob seine Stimme. Das Erfurter Urteil. Das freie Volk, 5. Juli 1913. Diese Justiz will nicht prüfen und wägen, wie die bürgerliche es soll. Sie will auch nicht vergelten. Sie überzahlt. Sie hat die Aufgabe, den Untertanen an das Prinzip der Autorität, der unbedingten Disziplin zu erinnern. Sie hat ihm die Grenzen seiner Freiheit zu zeigen. Das bürgerliche Leben bringt eine höchst gefährliche Gleichmacherei mit sich. Also muss daran erinnert werden, dass es noch Klassen gibt. Das ist die Aufgabe der Kriegsgerichte. Der Vorgesetzte wird gestreichelt, der Untergebene gepeitscht. Das unverfälschte Prinzip der Reaktion, nackter Klassenegoismus. Er war ein aggressiver Kämpfer gegen den Militarismus. Das ist mehr als Pazifismus. Ich halte das Wort Pazifist nicht für richtig zur Charakterisierung von Ossietzkys. Er war ein Kämpfer. Natürlich war die Kriegserfahrung für ihn eine weitere Steigerung seiner antimilitaristischen Grundhaltung. Er hat von der Front her eine Reihe von Artikeln geschrieben und nach Hamburg geschickt, die auch dort erschienen sind, als Broschüre, in denen er seine Vorstellungen von einem zukünftigen Reich, von einem zukünftigen deutschen Reich, von einem Deutschland des Fortschritts, des Friedens und der Bürgerrechte dartut. Ossietzky hatte sich orientiert an der Fehlentwicklung der deutschen Geschichte. Beide Male, sowohl die Bauernrevolte 1526 wie die bürgerliche Revolution 1848, immer siegte die Reaktion. Und das ist das große Unglück Deutschlands, nach der Meinung Ossietzkys. Und er hoffte, dass jetzt 1918 die neue Revolution das vollbringen wird, was diese früheren gescheiterten Revolutionen hätten bringen sollen. Das werdende Deutschland, Dezember 1918. Wir erleben eine weltgeschichtliche Wende. Matte Hirne, schwache Herzen mögen es verwünschen, Genossen dieser Epoche sein zu müssen. Aber wer nur ein wenig Gefühl und Augenmaß hat für das gewaltige, heroische Schauspiel, das die sich immer wieder verjüngende und erneuernde Kraft der Menschheit darbietet, der wird nicht murrend und maulend abseits stehen können. Der wird sich auf den Boden des Tatsächlichen stellen. Und das ist, dass eine Welt zusammengebrochen ist und neu errichtet werden muss. Zusammengebrochen ist nicht nur ein Staat, der sich unbesiegbar wähnte. Zusammengebrochen ist nicht nur eine Wirtschaftsordnung, die von ihren Nutznießern für bombensicher gehalten wurde. Zusammengebrochen ist vor allem der bürgerlich-kapitalistische Geist, der seit 100 Jahren die Köpfe beherrschte und auch große Teile der sozialistischen Arbeiterschaft weit mehr im Banner hatte, als sie es gern wahrhaben möchte. Nun aber gilt es, den neuen Geist zu schaffen. Den Geist, der vielleicht für lange, lange Zeit der Herrschende sein wird. Solch eine Verantwortung ruht auf uns Lebenden. Er ist 1919 nach Hamburg gekommen und das war damals Revolution. In Hamburg hat er sich angeschlossen dem Soldatenrat, hat in dieser Eigenschaft Manifeste, Plakate, Flugschriften verfasst. Er war ein Aktivist, er betonte das Wort Aktion, Aktivist. Er wollte nicht nur sitzen und schreiben und abwarten, wie die Wahlen ausgehen, sondern er wollte eine Neugestaltung Deutschlands. Die bittere Erfahrung Ossietzkys als Armierungssoldat im Ersten Weltkrieg vertieften seine antimilitaristische Grundhaltung. Als ihm im Herbst 1919 von dem Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde das Angebot gemacht wurde, als Sekretär der Deutschen Friedensgesellschaft hauptberuflich zu arbeiten, übersiedelte Ossietzky nach Berlin. Gleichzeitig begann er als Leitartikler für die Berliner Volkszeitung, einem bürgerlich-liberalen Massenblatt, zu schreiben. Noch mit der pazifistischen Bewegung verbunden, gingen Ossietzky und seine Freunde, darunter auch Albert Einstein, mit der Losung „Nie wieder Krieg“ auf die Straße. Diese Weben, die wieder Krieg hat, große Kundgebungen veranstaltet. Kundgebungen im Lustgarten, wo Tausende, Zehntausende Menschen zusammenkamen. Da hat sich Ossietzky profiliert. Er hat auch gesprochen auf diesen Kundgebungen. Er hat die Linie dieser Bewegung entworfen. Er hat geschrieben für diese Bewegung. Und da ist er so bekannt geworden durch diese Aktivität in der Nie-Wieder-Kriegsbewegung, dass er diese Stellung in der Berliner Volkszeitung bekam. Da schrieb er Leitartikel. Und diese Leitartikel waren eine geradlinige Fortsetzung seiner früheren Tätigkeit, der Aufklärung gegen den Militarismus und gegen die Reaktion. Der Aufmarsch der Reaktion. Berliner Volkszeitung, 31. Januar 1920. Während die Linksparteien mit deutscher Gründlichkeit ihre Zwiste austragen, macht die Rechte klar zum Gefecht. Während in den großen Städten die republikanischen Parteien einen mehr oder weniger geistigen Kampf gegeneinander führen, sichern die Monarchisten sich das flache Land und die Provinz. Und bald dürfte es ihnen gelungen sein, Städte und Industriereviere gründlich einzukesseln. Wenn in Berlin geschossen wird, dann tanzt die pommersche Vendée vor Freude. Die Republik ist schlecht. Das ist heute das politische Credo unzähliger Deutscher. Die Maßlosigkeit der linksradikalen Opposition ist die beste Helferin der von rechts anrückenden Reaktion. Kein größerer Gefallen kann der Reaktion erwiesen werden als die gegenwärtig betriebene Innenpolitik. In diesen Jahren des Aufmarschs, der Reaktion und der Grabenkämpfe zwischen Sozialisten und Kommunisten fand Ossietzky eine neue publizistische Aufgabe. Mit dem Eintritt in die Redaktion der Wochenschrift Das Tagebuch setzte er seinen Kampf gegen den deutschen Militarismus fort. In dieser Zeit fand Ossietzky einen neuen Mitarbeiter aus dem Kreis der Liga für Menschenrechte, Robert M. Kempner, nach 1945 Ankläger im Stab der Amerikaner bei den Nürnberger Prozessen. Der junge Rechtsanwalt und spätere Justiziar im preußischen Innenministerium wurde Ossietzkys rechtspolitischer Berater und Mitarbeiter beim Tagebuch, später dann auch bei der Weltbühne. Robert M. Kempner erinnert sich an seine erste Begegnung mit Ossietzky. Ich ging in sein Büro und da trat mir ein Mann mittlerer Größe entgegen, etwas schmächtig aussehend, spitz nach unten das Kinn, sehr freundlich. Mir fiel auf, dass er mit einer etwas abgehackten Sprache sprach. Wir kamen dann bald überein und wurden recht befreundet. Ich lieferte unter dem Pseudonym Ein Richter Artikel wöchentlich oder monatlich bei ihm ab. Ihm lag sehr daran, schon zur damaligen Zeit, die Frage der sogenannten Schwarzen Reichswehr, der verbotenen Wiederaufrüstung, Verbot nach dem Versailler Vertrag. Ihm lag daran, die Justiz endlich republikanisch zu gestalten. Er wies immer wieder darauf hin, ich wusste das, da ich ja selbst in der Justiz zu dieser Zeit noch war, dass die königlich-preußische Justiz noch gar nicht völlig abgeschafft war, dass die Justiz damals einen starken Rechtsstrahl hatte. Und ich fing an, bei ihm meine Artikel abzuliefern, die er redigierte. Er war ein ganz hervorragender Redakteur und machte aus den Zeilen eines Anfängers einen wirklich guten Artikel. Sein Beruf ließ Ossietzky nur wenig Zeit für seine Familie. Wenn er nicht gerade in der Redaktion saß, besuchte er Versammlungen oder hielt Vorträge in den verschiedensten literarischen und politischen Zirkeln Berlins. 1913 hatte Ossietzky die englische Frauenrechtlerin Maud Hester Litchfield Woods geheiratet. Rosalinde von Ossietzky, die 1919 geborene Tochter, schilderte später das Familienleben der Ossietzkys mit der bitteren Feststellung: Das Blatt nahm mir meinen Vater und machte meine Mutter krank. Meine Mutter schien einen Teil der Position im Leben meines Vaters verloren zu haben. An ihre Stelle rückte die große Aufgabe. Die große Aufgabe, das war für Ossietzky die Verwirklichung der Republik. Dafür schrieb er. Die Redaktion war in der Kantstraße. Er war außerordentlich zurückhaltend. Ich habe nie ein lautes Wort von ihm gehört. Er war ein Leisesprecher. Zurückhaltend, man kann auch schüchtern sagen. Befreundet, glaube ich, war mit Ossietzky kaum jemand. Er war so zurückhaltend, dass er selbst nähere gesellschaftliche Verhältnisse und Beziehungen mied. Aber er lebte sich aus in dem Moment, wo er anfing zu schreiben. Er schrieb mit einer Wucht und mit einem Wissen und mit einer Kraft einmalig. Es sind so scharfe Formulierungen, zugespitzte Pointen und immer das Schwarze, den Kern der Sache treffend. Er arbeitete das meiste zu Hause. Das heißt, er saß abends zu Hause, nicht an seinem Schreibtisch, weil der war zu überladen. Da waren zu viele Papiere, da konnte er nicht sitzen und das fand er vielleicht auch nicht inspirierend. Er saß immer an unserem Esstisch mit einer Kanne Tee, Papier und Bleistift und schrieb seine Leitartikel. Er war natürlich nicht so ungeheuer gesellig, sodass er sich mit vielen Menschen oder vielen Freunden umgab. Wir lebten ziemlich vereinsamt, dadurch eben, dass mein Vater zu viel zu tun hatte. Ich hatte die Möglichkeit, ihn abends mit ihm zu sitzen und ihn zu studieren tatsächlich, als er seine Leitartikel schrieb. Natürlich konnte ich ihn nicht stören oder mit ihm sprechen und so. Aber es war eine wunderbare Gemeinschaft zwischen uns durch diese Abende, die wir alleine waren. Soweit Ossietzkys Tochter Rosalinde, die heute in Schweden lebt. Wegen seiner scharfen Artikel hatte Ossietzky mehrmals vor Gericht gestanden. Wegen öffentlicher Beleidigung, Beleidigung der Marine und wegen Beleidigung der Reichswehr. Die Weimarer Justiz versuchte ihn mit Prozessen einzuschüchtern. Ossietzky war überraschend gut informiert, insbesondere über die Vorgänge im Reichswehrministerium. Mehrmals brachte er das Ministerium in Verlegenheit. Am schwersten, am 12. März 1929, mit dem Artikel »Windiges aus der deutschen Luftfahrt«, in dem Ossietzkys Autor Walter Kreiser die nach dem Versailler Vertrag illegale, heimliche Aufrüstung der Reichswehr angriff. Im Zuge des Kampfes gegen die verbotene schwarze Reichswehr tauchte auch plötzlich der Name eines Kronprinzensohnes auf, Prinz Wilhelm von Preußen, der in der Reichswehr als Zeitfreiwilliger gastierte, oben auf dem Heuberg in Württemberg. Ossietzky fragte, ja, woher wissen Sie das? Ich hatte es vom Kronprinzen selbst gehört, zusammen mit einem Kollegen bei einer Luftrechtkonferenz. Ossietzky fand das so merkwürdig und erstaunlich, dass er es kaum glauben konnte. Und wir kamen auf die Idee, zusammen mit einem Freunde von Ossietzky, einem Pazifisten Berthold Jakob, der später unter den Nazis umkam, mal die Zeitungen um den Heuberg herum, die württembergischen Zeitungen, durchzusehen und fanden plötzlich einen Ruhmesartikel, da sogar ein Kronprinzensohn entgegen den maßgebenden Bestimmungen auf dem Heuberg als Zeitfreiwilliger gedient hatte. Das waren zwei Verstöße. Einmal durften die Hohenzollern nicht im Militär tätig sein und zweitens durfte es keine Zeitfreiwilligen nach dem Versailler Vertrag geben. Sehr richtig. Es waren diese zwei Verstöße. Wir dachten, damit den Reichswehrminister Gessler zu stürzen, unter dessen Ägide das alles stattgefunden hatte. Den Kopf hinhalten musste dann aber der General von Seeckt, der militärische Chef der Reichswehr. Er hatte vorher, ein Teil dieser Akten habe ich später bei meiner Tätigkeit in Nürnberg gefunden, zusammen mit der Sowjetunion Flugzeuge in der Gegend des Ural oder wo das war, für Deutschland und Russland hergestellt. Also Seeckt musste gehen. Das heimliche Heer, das Tagebuch, 6. Juni 1925. In den bewegten Tagen, gerade jetzt vor 2 Jahren, konnte man es zuerst hören. In Wirtshäusern und Barbierstuben, überall, wo Menschen klatschend und Gerüchte kolportierend beisammensitzen. XY ist gestern zur Übung einberufen worden. Und wenn man fragte, zu was für einer Übung denn, so hieß es, Gott, Sie wissen ja, es werden doch massenweise junge Leute eingezogen, gedrillt und wieder entlassen. Und man nannte Plätze am Rande der Stadt, Schulen, Kasernen, leere Fabriken, die angeblich voll von Soldaten sein sollten. So wurde weiter getuschelt, kolportiert, dementiert. Zeitungen wurden verboten, Publizisten eingesperrt, Landesverratsprozesse an- und abgedreht. Wenn im Reichstag einer das Thema Schwarze Reichswehr anschnitt, empfahl Herr Geßler, die Krone aller Bürgermeister, mit jovialem Lächeln Kaltwasserbehandlung. Aber am 30. Januar 1925 erklärte Herr Luther, der neugebackene Reichskanzler, man habe doch einige tausend Studenten zu Übungen herangezogen, und zwar in Zeiten, als unsere innerpolitischen Verhältnisse eine besonders gefährliche Spannung zeigten. Also doch. Nachdem Ossietzky im Tagebuch zu den Gerüchten über die Schwarze Reichswehr Stellung genommen hatte, war der Herausgeber der Weltbühne Siegfried Jakobsohn auf ihn aufmerksam geworden. Jakobsohn und Ossietzky trafen sich und waren sich bald darüber einig, welche Gefahr von der heimlichen Wiederaufrüstung für die Republik ausging. 1926 wurde Ossietzky Redakteur der Weltbühne. Sein erster Artikel in der Weltbühne erschien am 20. April 1926. Nur wenige Monate später starb Jakobsohn. Nach einer Übergangsphase, in der Kurt Tucholsky die Zeitschrift leitete, übertrug Jakobsohns Witwe Ossietzky die Herausgeberschaft der Weltbühne. Vom 11. Oktober 1927 an erschien das rote Heft mit der Zeile unter Mitarbeit von Kurt Tucholsky, geleitet von Karl von Ossietzky. Damit war Ossietzky unverhofft zum Leiter und verantwortlichen Redakteur der bekanntesten politischen Zeitschrift der Weimarer Zeit geworden. Einem intellektuellen Blatt, das aber auch in Gewerkschaftskreisen, wie Willi Bleicher erzählt, Resonanz fand. Wir waren in der Jugendgruppe der IG Metall. Wir waren natürlich als Metalljugend der damaligen Zeit waren wir natürlich antimilitaristisch eingestellt und waren auch sehr, sehr kritisch gegenüber der gesellschaftspolitischen Entwicklung. Und da war uns natürlich diese Zeitschrift ein richtiger Ratgeber. Mit diesen Artikeln, nicht wahr? Es waren fast alles doch, was man so links nannte, linke Schriftsteller. Und zwar Schriftsteller, die Format hatten, die schreiben konnten. Und wahrscheinlich auch mit glühender Feder schrieben. Wir lasen viel und wir lasen ernstzunehmende Literatur, politische Literatur. Und auch dann, wenn wir kein Geld hatten, wir hatten einen Kollegen bei uns, der die Schnellzüge, die Fernzüge reinigen musste, wenn der Fernzug von Paris oder sonst woher kam, nicht wahr? Dann sammelte er die Literatur, die da liegen geblieben ist, die sammelte er ein. Ja, waren wir auch insbesondere arg scharf, nicht wahr, auf Berliner Tageblatt und so weiter. Und da war zuweilen auch die Weltbühne. Was war die Weltbühne? Die Weltbühne war das Blatt, das die linke Intelligenz, die linke parteilose Intelligenz in Berlin als ihr Organ ansah. Die Weltbühne war keine Zeitschrift, wo ein Redakteur sitzt und schreibt, sondern jedes Heft war eine Sammlung von Autoren, eben von diesen linken Publizisten, Künstlern, die in Berlin die linke Szene, kann man sagen, beherrschten. Und die Haltung Ossietzkys als Leiter der Weltbühne war die erstens von Anfang an äußerst scharfer Antimilitarismus. Seine alte Linie des Kampfes gegen den Militarismus aus dem freien Volk und so fort, aus der ersten Zeit, hat er in der Weltbühne neu entfacht und zu einer höheren Stufe gebracht. Und die Weltbühne mit Ossietzky an der Spitze hat sich ein historisches Verdienst erworben durch die Enthüllungen der Machenschaften dieser Schwarzen Reichswehr. Die Weltbühne hatte zwei Leserkreise. Sie hatte erstens den Leserkreis ihrer Freunde, was Urteile fällte und die Leute einsperrte, aber nicht gegen rechts, die geheimen Aufrüstungssachen, kurz bezeichnet Staat im Staate. Das war ja eins der größten Unglücke, die dann zur Zerstörung der Weimarer Republik geführt haben, wobei die Leute, die ein Staat im Staate waren, gar nicht gemerkt hatten, dass sie vom kommenden Führer selbst aufs Kreuz gelegt und wie Schleicher und andere ermordet wurden. Das andere, was eine große Rolle spielte, war der Kampf gegen die Fememorde. Spielte er hinein in die Schwarze Reichswehr. Wer von diesen Zeitfreiwilligen angeblich irgendwas erzählt hatte, nach außen, wurde umgelegt. Es war sehr schwer, diese Leute bestrafen zu lassen, da die Reichswehr die schützende Hand über sie hielt. Als unbestechlicher, unabhängiger Journalist ließ sich Ossietzky von keiner Partei einspannen. Sein publizistischer Kampf richtete sich zwar in erster Linie gegen die Konservativen und vor allem gegen die reaktionären Kräfte. Er gehörte ohne Zweifel zum linken Lager der Weimarer Republik. Seine Kritik machte aber weder vor der Sozialdemokratie noch vor den Kommunisten Halt. Der Journalist und Schriftsteller Axel Eggebrecht, damals Mitarbeiter Ossietzkys in der Weltbühne: Kommunist war er nie. Er war ein Kritiker aller Parteien. Die Kommunisten hat er so attackiert wie kaum ein anderer, denn die ersten stalinischen Säuberungen, die Verbrechen, die dort begangen wurden, sind in der Weltbühne mit einer unglaublichen Deutlichkeit dargestellt worden. Niemand hat die Kommunisten so attackiert wie er, viele Jahre lang, für das, was sie verdorben, verdreckt, durch Blut zerstört und haben an der großen Idee menschlicher Gerechtigkeit. Und was die Sozialdemokratie angeht, die ja damals von den Kommunisten als Sozialfaschisten bekämpft wurden, so war sie wirklich durch die Arbeitslosigkeit, durch die Wehrlosigkeit vor allen Dingen der Gewerkschaften. Bei 5 bis 6 Millionen Leuten kann man keine Streiks mehr machen. Aber die Sozialdemokratie hatte durch den wilden Kampf gegen die Kommunisten, zum Beispiel, dass ein sozialdemokratischer Polizeipräsident auf eine friedliche Mai-Demonstration hatte schießen lassen, trennte diese Parteien. Und umgekehrt, die Kommunisten machten mit SA zusammen einen Verkehrsstreik in Berlin. Verbrecherisch, wenige Monate, ehe Hitler kam. Die beiden Parteien saßen, sehr starke Parteien, die Kommunisten waren zeitweise die zweitstärkste Partei, saßen einander gegenüber wie die erbittertsten Feinde. Die einen sagten ihr Sozialfaschisten, die anderen sagten ihr kommunistischen Verbrecher. Allerdings muss man erwähnen, dass im Jahre 1932 bei der Reichspräsidentenwahl die Sozialdemokratie warb für Hindenburg. Dann gab es noch einige andere Kandidaten. Hitler war bereits im Kommen. Er kandidierte nicht, aber man sah, dass der Hitler schon nach der Macht greift. Und die Kommunisten kandidierten mit Thälmann. Und damals war der sensationelle Schritt Ossietzkys der, dass er aufforderte, Thälmann zu wählen. In der Weltbühne. In der Weltbühne. Obwohl er kein Kommunist ist und obwohl er nicht die kommunistische Partei unterstützen wollte. Aber dieser Weg zu Hindenburg, das sah Ossietzky voraus, endet mit Hitler. Das ist der Militarismus, der Faschismus. Den darf man nicht gehen, kann man nicht gehen. Er wollte Thälmann wählen lassen als ein Symbol des Antifaschismus. Ossietzky war ein Anhänger und Kämpfer für die Einheit der beiden Parteien. Berühmt war sein Artikel, der ist, glaube ich, 1932 erschienen, der mich auch einen ungeheuren Eindruck machte. Der hieß Am runden Tisch. Es war eine Zeit, wo schon der Faschismus sich nahe zeigte, die Gefahr sehr groß war. Ossietzky sagte, das ist der letzte Augenblick vor Torschluss noch etwas zu machen, die Einheit herzustellen. Ein runder Tisch wartet. Die Weltbühne, 3. Mai 1932. Die alte Weimarer Koalition besteht nicht mehr. Das Zentrum ist im Abmarsch begriffen. Die bürgerlichen Zwischenstufen sind dahin. Bei allen Beteiligten ist die Feindschaft traditionell geworden, gleichsam Ehrensache. Alles ist in umfangreichen, archivartig verschachtelten Gedächtnissen mit schrecklicher Genauigkeit aufbewahrt. Ich frage euch, Sozialdemokraten und Kommunisten, werdet ihr morgen überhaupt noch Gelegenheit zur Aussprache haben? Wird man euch das morgen noch erlauben? Was sich zwischen euch aufgebaut hat, ich ignoriere es nicht. Ich kenne es besser als irgendein anderer. Denn ich habe in diesen Jahren von beiden Seiten Schläge erhalten. In diesen Tagen steht das Schicksal aller deutschen Sozialisten und Kommunisten zur Entscheidung. Wenn man ihre Zeitungen sieht, spürt man davon nicht viel. Der alte Krieg geht weiter. Und dennoch sind Worte gesagt worden, die nicht leicht verhallen können. Und dennoch steht irgendwo ein runder Tisch und wartet. Ossietzky hoffte vergebens auf die Einheitsfront. Die politischen Gegensätze zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten waren zu groß. Beide Parteien standen sich in erbitterter Feindschaft gegenüber. Die Idee der Einheitsfront war Utopie. Vom realpolitischen Standpunkt war es aussichtslos. Die beiden Parteien waren bereits so verhärtet und ineinander verkrallt, ineinander verbissen, dass die Chance, dass da etwas werden wird, sehr gering war. Also als Realpolitiker konnte man voraussehen, dass das scheitern wird. Aber Ossietzky war kein Realpolitiker. Er war ein Idealpolitiker. Als Idealpolitiker widmete er seinen Kampf dem Ideal, eben dem Ideal der Einheit, dem Ideal einer neuen Linken. Und er machte den Versuch, obwohl er realpolitisch unmöglich schien, tat er sein Bestes, um zu versuchen, immerhin doch noch zu versuchen, vielleicht gelingt doch eine Art Burgfrieden zwischen den beiden Parteien, sodass sie gemeinsam gegen den Faschismus kämpfen können. Er sah die Hauptgefahr in Hitler. Und gegen Hitler musste eine einheitliche Arbeiterbewegung auftreten. Und die kam nicht zustande. Dadurch siegte auch Hitler. Noch 1931 waren die Nazis nicht an der Macht. Ihr Vormarsch war jedoch unübersehbar geworden. Die Justiz der Weimarer Republik urteilte freilich weiterhin nach dem Motto: Der Feind steht links. Ende 1931, zwei Jahre nachdem in der Weltbühne der Artikel Windiges aus der deutschen Luftfahrt erschienen war, in dem Walter Kreiser die heimliche Aufrüstung der Reichswehr angeprangert hatte, wurden Kreiser und Ossietzky als verantwortlicher Redakteur wegen Verrats militärischer Geheimnisse zu je einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Axel Eggebrecht. Wegen des Abdrucks eines Artikels hat man zwei Jahre später dann Anklage erhoben, damit man endlich mal diesen lästigen Mahner und Kritiker los wurde. Und Ossietzky und der Verfasser des Artikels wurde verurteilt. Und auch dann ließ man ihm seinen Pass, denn dieser Prozess war Ende 31, Oktober 31, Oktober, November 31. Und ein halbes Jahr lang ließ man ihm Gelegenheit, ins Ausland zu gehen, was törichterweise der Verfasser des Artikels machte, der sich dann französischen chauvinistischen Blättern liebkennt. Nach sehr schlecht hat auch Ossietzky geschadet. Aber Ossietzky sagte, ich gehe nicht weg, ich stehe das jetzt durch. Am 10. Mai 32 wurde er dann in Tegel eingesperrt. Wir alle haben ihn, ich war auch dabei, dorthin begleitet. Das ist ein berühmter Zug aller Leute gewesen, die an der Weltbühne irgendwie beteiligt waren. Und nun hat er das ungemeine Glück, seltsames, bizarre Glück gehabt, dass zu Weihnachten dieses Jahres Nazis, Kommunisten und Sozialdemokraten gemeinsam eine Amnestie beschlossen. Vor allen Dingen aber, weil die Nazis mitmachten, kamen die durch im Reichstag. Die Nazis wollten ihre Schläger wieder raus haben. Und das kam auch aus Ossietzky zugute. Und so kam er raus am 22. Dezember 1932. Nach seiner Haftentlassung stürzte sich Ossietzky sofort wieder in die Arbeit. Er schrieb in der Weltbühne noch eine Reihe geschliffener, hellsichtiger Artikel, auch noch nach der Machtergreifung Hitlers Ende Januar 1933. Richard Wagner, die Weltbühne, 21. Februar 1933. Richard Wagner ist nicht im Kranichflug über Deutschland gezogen. Er nistet noch mitten im Land. Er ist der genialste Verführer, den Deutschland gekannt hat. Kein Künstler hat auf den geistig-seelischen Habitus des Volkes verhängnisvolleren Einfluss genommen. Niemand hat die Flucht aus der Wirklichkeit, den Kultus des schönen Scheins, eindringlicher und verlockender gepredigt. Wohl haben andere mit höherer Intensität künstliche Paradiese geschaffen. Wohl haben die Blumen des Bösen leidenschaftlichere Gärtner gefunden. Sie sind an den selbstgezogenen Früchten gestorben. Richard Wagner, der alle berauschte, hatte selbst nicht viel Teil am Rausch. Er blieb ein kühler, bewusster Herr seiner Mittel. Eine Welt geriet in Wahn durch seine Töne. Er selbst blieb ein ruhiger Rechner und sein bester und überlegenster Propagandist. Wäre dieser Rummel nicht die Aufmachung, nicht der unerhörte geistige Anspruch, man könnte Richard Wagner einfach historisch nehmen. Man könnte sagen, diese süße Melodik wird langsam fade. Der Zauberspruch verliert seine Kraft, nachdem zwei Generationen seiner Verführung unterlegen sind. Man könnte den lieben, altgewordenen Schwan mit gerührtem Dank nach Hause schicken. Aber Richard Wagner wirkt fort. Ein tönendes Gespenst, zu Zwecken beschworen, die mit Kunst nichts mehr zu tun haben. Ein Opiat zur Vernebelung der Geister. Zum zweiten Mal soll aus Deutschland eine Wagner-Oper werden. Siegmund und Sieglinde, Wotan, Hunding, Alberich und der ganze Walkürenchor und die Rheintöchter dazu. 4 Tage vor diesem Artikel, am 17. Februar 1933, war Ossietzky zum letzten Mal als Redner aufgetreten. In einer nicht öffentlichen Versammlung vor Kollegen des Schutzverbandes der Schriftsteller. Ossietzky hielt sich am Tisch fest, schrieb Ludwig Marcuse in seinen Erinnerungen Mein 20. Jahrhundert. Senkte den Kopf, hob nur wenig die dünne Stimme. Er hatte nichts von einem Volkstribun. Er war auch in dieser Beziehung das Gegenbild Hitlers, des böhmischen Trommlers. Trotzdem entflammte er den überfüllten Saal. Die Versammlung fand statt in den Teltower Kammersälen in Berlin. Und da sprach Ossietzky zum letzten Mal. Zum letzten Mal haben wir ihn gesehen, zum letzten Mal in Freiheit. Und diese Rede, die Ossietzky dort gehalten hat, das ist das politische Testament. Kurz, frei gesprochen und mit einem solchen Eindruck, dass wir alle, man kann sagen, erschüttert waren. Wir ahnten, dass das zu Ende geht. Wir waren verschworen für die Grundsätze der Verfassung der Republik, die wir vom ersten Tage ihrer Geburt an verteidigt haben. Gegen den Willen der berufenen Hüter der Republik, wie nun von Tag zu Tag deutlicher wird. Wir betrachten die Demokratie nicht als einen Vorwand. Wir meinten sie. Noch immer bekennt sich mein Verstand zu der heute so verschmähten Demokratie. Aber mein Herz folgt unwiderstehlich dem Zuge der proletarischen Massen. Nicht dem in Doktrinen eingekapselten Endziel, sondern dem lebendigen Fleisch und Blut der Arbeiterbewegung, ihren Menschen, ihren nach Gerechtigkeit brennenden Seelen. Ich gehöre keiner Partei an. Ich habe nach allen Seiten gekämpft. Mehr nach rechts, aber auch nach links. Heute jedoch sollen wir wissen, dass links von uns nur noch Verbündete stehen. Die Flagge, zu der ich mich bekenne, ist nicht mehr die schwarz-rot-goldene Flagge dieser entarteten Republik, sondern das Banner der geeinten antifaschistischen Bewegung. Und ich, der Pazifist, reihe mich nun ein in das große Heer, das für die Freiheit kämpft. Ossietzky noch frei, dann ging's los im Januar 1933. Hitler kam, Reichstagsbrand. Am Morgen nach dem Reichstagsbrand wurde er verhaftet, er war zu Hause. 28. Februar 1933, 27 stand ich unten mit befreundeten Journalisten am Reichstagsbrand. Göring kam runter und sagte, das haben die Kommunisten gemacht, war eine glatte Lüge. Ich habe ihn später in Nürnberg darüber vernommen. Er hat gesagt, der Führer hat mir das so empfohlen. Und ich telefonierte Kurt Grossmann von der Liga für Menschenrechte und dem Ossietzky. Ich weiß nicht, wen ich da zu Hause sprach. Ich sagte, jetzt geht's los, denn ich wusste von einem früheren Kollegen aus dem preußischen Innenministerium, dass Listen veröffentlicht worden waren und dachte, wenn die Leute Listen veröffentlichen, die Nazis, dann geht's los mit Verhaftung jetzt. Also er wollte nicht weg. Man flieht nicht. Man bleibt bei seinen Menschen. Er meinte, im Ausland kann man schlecht fechten. Man muss im Lande sein. Schon sprachliche Schwierigkeiten und man hat den Kontakt nicht mehr. Man wird ein Immigrant, der nicht viel ausrichten kann. Also er beschloss zu bleiben, weil er schrieb, hier bin ich am unbequemsten. Darum bleibe ich. Und er wollte unbequem sein, nicht wahr? Die Herren sollten es nicht so leicht haben. Ich habe mich nach Ossietzkys Verhaftung und nach der Verhaftung einiger anderer Freunde an die Gestapo gewandt. Das klingt vielleicht etwas sonderbar, aber der Chef der Gestapo, Diels, war im Innenministerium gewesen. Ich hatte mit dem Mann x-mal zusammen in der Kantine Mittag gegessen. Man kannte diese Leute noch kollegial. Über das Verbrecherische oder kommende Verbrecherische ihrer Tätigkeit wusste man noch nicht so genau Bescheid. Aber das spielte für mich auch keine Rolle. Ich wollte diese Freunde loseisen, ging zu Diels. Es gelang auch in mehreren Fällen. Aber als ich mit ihm auf Ossietzky zu sprechen kam, da sagte er mehr oder weniger, das kann ich mir gar nicht leisten. Der Ossietzky, das ist ja nicht wie die anderen, die ich entlassen habe. Karl Misch von der Vossischen Zeitung und andere. Das ist ja auf einer ganz anderen Ebene. Das kommt ja von oben, das kommt ja vom Chef, das kommt ja von Göring. Nachdem Ossietzky einen Tag nach dem Reichstagsbrand am 28. Februar 1933 verhaftet worden war, wurde er zunächst bis zum Februar 1934 im Konzentrationslager Sonnenburg inhaftiert. Danach im Lager Esterwegen unweit Papenburgs in der Nähe der holländischen Grenze, wo die Nazis in den ausgedehnten Sumpf- und Moorgebieten der unteren Ems 5 Konzentrationslager errichtet hatten. Im Lager wurde Ossietzky grausam misshandelt. Er erkrankte schwer und hatte bereits mit seinem Leben abgeschlossen, so jedenfalls der Eindruck Karl Jakob Burckhardts, der Ossietzky 1935 als Beauftragter des Internationalen Roten Kreuzes in Esterwegen sprechen konnte. Wir fanden Burckhardts Bericht im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt. 3 Uhr nachmittags, mitten auf dem großen Freiplatz zwischen den Baracken, sagte ich zu dem Kommandanten Standartenführer Loritz: Jetzt wünsche ich, Herrn von Ossietzky zu sehen und zeugenlos mit ihm zu sprechen. Loritz, hochrot im Gesicht, presste hervor: Wen wollen Sie sehen? Wer ist das? Wir wissen es genau. Kein Häftling dieses Namens ist hier. Doch, er ist hier, falls er noch lebt. Wir wollen keine Zeit verlieren und dann lauter, falls er nicht mehr lebt, mache ich Sie persönlich verantwortlich. Es schrie Loritz: Möglich, ausgeschlossen, ich weigere mich. Ein einziges Mal nun entschloss ich mich auch zu dem Kasernenhofton. Was ist das für eine verdammte Schweinerei, dass hier Befehle nicht durchgehen? Sie kennen Ihren Befehl. Ich sehe die Häftlinge, die ich zu sehen wünsche, und spreche mit ihnen. Sie wissen, um was es geht. Mehr brauchte der Unteroffizier nicht. Schon lief einer aus dem Gefolge in die hinterste Baracke. Dann standen wir schweigend. Wieder schaute ich auf die Armbanduhr. 3 Minuten, 5, 10. Nach 10 Minuten kamen 2 SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten und trugen. Melden, schrie Loritz. Ein unartikulierter, leiser Laut kam aus der Kehle des Gemachterten. Herr von Ossietzky, sprach ich ihn an. Ich bringe Ihnen die Grüße Ihrer Freunde. Ich bin der Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Ich bin hier, um Ihnen, soweit uns dies möglich ist, zu helfen. Nichts. Vor mir, gerade noch lebend, stand ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Tragbaren angelangt war. Kein Wort der Erwiderung. Trat näher, jetzt. Jetzt füllte sich das noch sehende Auge mit Tränen. Lispelnd unter Schluchzen sagte er: Oh, danke. Sagen Sie den Freund nicht sein Ende. Es ist bald vorüber, bald aus. Das ist gut. Und dann noch ganz leise: Danke. Ich habe einmal Nachrichten erhalten. Einmal war meine Frau hier. Ich wollte den Frieden. Dann kam wieder das Zittern. Ossietzky verneigte sich leicht in der Mitte des weiten, leeren Lagerplatzes und machte eine Bewegung, als wolle er militärische Stellung annehmen, sich abzumelden. Dann ging er das eine Bein nachschleppend, mühsam, Schritt vor Schritt zu seiner Baracke zurück. Das Eingreifen des Internationalen Roten Kreuzes, vor allem aber die weltweite, von der Deutschen Liga für Menschenrechte initiierte Kampagne, Ossietzky den Friedensnobelpreis zu verleihen, veranlasste die Nazis, den schwerkranken Ossietzky aus dem Konzentrationslager Esterwegen zu entlassen und ihn in Berlin in der Charité, später im Virchow-Krankenhaus und dann nach der Verleihung des Friedensnobelpreises im Krankenhaus Nordend zu internieren. Am 23. November 1936 hatte Ossietzky den Friedensnobelpreis für 1935 erhalten. Die Versuche der Nationalsozialisten, die Verleihung diplomatisch zu verhindern, schlugen fehl. Ein Erfolg immerhin für die deutsche Emigration, für Albert Einstein beispielsweise, Helmut von Gerlach, Hilde Walter, Ernst Toller oder Thomas und Heinrich Mann, die sich beim Osloer Nobelpreiskomitee für Karl von Ossietzky eingesetzt hatten. Ossietzky nahm den Nobelpreis an, obwohl ihn Göring, er bot Ossietzky die Freilassung und eine Staatsrente an, unter Druck gesetzt hatte. Ossietzky bekam daraufhin Ausreiseverbot. Im Krankenhaus Nordend wurde er von der Gestapo unter Aufsicht gestellt. Als er schon angeblich frei in Wirklichkeit bewacht, todkrank, tuberkulös in einem kleinen Sanatorium im Norden Berlins, dem Ende entgegenlebte, musste er noch einmal vor Gericht, weil das Geld des Nobelpreises ja durch einen Schwindler, auf den die Frau aus jetzt hier reingefallen war, zum größten Teil veruntreut war. Und die Nationalsozialisten zogen einen großen Prozess auf, um zu zeigen, so gerecht sind wir selbst gegen unsere Gegner, da musste Ossietzky als Zeuge auftreten. Und da fragte ihn der Nazi-Richter, glauben Sie denn, dass es richtig war, diesen Preis anzunehmen? Und da hat Ossietzky ganz still in dieser Art eben, die mir unvergesslich ist, gesagt, ich habe mir überlegt, wie mein ganzes Leben war und glaube, dass ich dessen nicht ganz unwürdig war. Zu den Letzten, die Ossietzky im Krankenhaus Nordend gesehen haben, gehört das norwegische Pazifisten-Ehepaar Inga und Finn Lee, die Ossietzky 1938, wenige Tage vor seinem Tod, besuchen konnten. In einer Tonbandaufnahme, die aus dem Privatarchiv von Bruno Frey stammt, berichtet Finn Lee von dieser Begegnung. Er war sehr abgemagert, sehr, seine, so dünn aus und ich habe bemerkt, dass seine Zähne zum Beispiel ein sehr schlechtes Verhältnis war und er sah furchtbar krank aus. Es war offenbar, dass er nicht lange leben konnte, das war ganz klar. Und er hat viel gesprochen. Dann war er müde, er lag mit geschlossenen Augen und wartet eine Weile, dann fängt er wieder an zu sprechen. Und seine Frau hat eine Tasse Tee serviert und er war nicht imstande, die Tasse in seiner Hand zu halten. Aber er hat uns sehr, sehr freundlich empfangen und war sehr froh, dass wir kamen. Und wir saßen da, ich glaube ungefähr 2, 3, ich kann es nicht erinnern, vielleicht 3 Stunden. Und dann haben wir natürlich über alle politische Fragen diskutiert. Und er war verblüffend gut informiert. Und er war auch darauf klar, Krieg kommt gewiss. Das war, er war das davon überzeugt, der Krieg muss kommen. Das war sein Eindruck. Und er hat natürlich nicht viel von den Konzentrationslagern erzählt und er hat auch nicht viel von der Behandlung, die er von den Nazis bekommen hat, hat er nicht erzählt. Er hat nur gesagt, er wagte nicht zu einem Zahnarzt gehen, weil er hat kein Vertrauen mehr für andere Menschen. Und er wusste natürlich auch, dass er mit den Einsatz seines Lebens gespielt hatte, das wusste er. Und er wusste auch natürlich, das ist ganz klar, und das ist vielleicht sein großen Einsatz. Er wusste, er hat sein ganzes Leben im Kampf eingeworfen. Und er wusste auch, was er dafür bezahlen musste. Das wusste er. Und er war natürlich auch klar, es musste den Weg bis zum Ende gehen. Mit aufrechtem Kopf. Finn Lee sprach mit Ossietzky auch über den norwegischen Schriftsteller Knut Hamsun, der im Verlauf der Nobelpreiskampagne in der norwegischen Presse Hetzartikel gegen Ossietzky geschrieben hatte. Ich habe ihm von Hamsun erzählt. Er hat gesagt, politisch ist Hamsun ein Kind. So. Aber er hat gesagt, als Mensch, der Hamsun als Mensch interessiert mich nicht viel, aber was er ist ein wunderbares Verfasser und Schriftsteller. Und ich habe fast alles, was er geschrieben hat, habe ich gelesen. Sein letztes Buch müssen Sie mir schicken. Und er hat auch gesagt, wenn Sie Hamsun treffen oder wenn Sie Hamsun sehen, wollen Sie bitte einen Gruß von mir nach Hamsun schicken. Und dann ganz zufällig, ich war also später eines Abends in einem Haus in Oslo und ich bin also im Elevator eingekommen und da stand Knut Hamsun. Und dann habe ich Herrn Hamsun gesagt, entschuldigen Sie mir, Herrn Hamsun, ich habe einen Gruß zu Ihnen. Und er hat gesagt, von wem? Dann habe ich gesagt, von Karl von Ossietzky. Der Hamsun hört nicht sehr gut und er hat sein an Ohr ganz näher an meinem Gesicht gesagt, wie war die Name? Und ich habe die Name klar und deutlich wiederholt. Und es hat gesagt, Ossietzky, ich kenne den Namen überhaupt nicht. Ich kenne den Namen überhaupt nicht. Ich kenne sie nicht. Und dann ist er den Korridor gelaufen, ganz verschwunden. Er wollte nicht, überhaupt nicht mit mir sprechen. Karl von Ossietzky starb am 4. Mai 1938. Die deutschen Zeitungen teilten in drei Zeilen den Tod des bekannten Landesverräters mit. Für den Schriftsteller Heinrich Mann dagegen war eine Stimme des Weltgewissens verstummt. Im französischen Exil schrieb er in einem Nachruf auf Ossietzky, als Zola dahinschied, nachdem er einen Unschuldigen gerettet hatte, wurde ihm nachgerühmt, einen Augenblick habe er das Gewissen der Mitwelt verkörpert. Ossietzky, der nicht mehr schreiben und sprechen konnte, ist in seinen Ketten dem hohen Glücksfall begegnet, dass einen Augenblick das Weltgewissen aufstand und der Name, den es sprach, war seiner.